Upside down side. Upside down sein. Norm sein, borderline. Norm sein, Vorderseil. Es ist wie ein Casino, Mann, es ist alles zu verlieren. Und alles, was du hast, das steht hier am Spiel. Es ist wie ein Spiel, du jetzt versuchst das Ziel. Und du wirst alles wieder schaffen, doch es ist zu viel. Und so denkst du, dass du bist das, was du sein magst. Der Tag erinnert mich, trifft es leider nicht dein Tag. Heute ist unser Tag, alle MCs an die Waffen, folgt mir ins Verderben, heute lassen wir es krachen, weil meine Aura sprüht vor Kreativität. Und mich jetzt noch bremsen ist einfach viel zu spät. Da sitzen sie jetzt oben, der Kings with the Grunge. Schauen herunter auf mich, der King aller Clans. Wir werden trotzdem groß reden, nix halten gut leben. Immer weiter nach oben streben, bleibt dir die Gewissheit geben, dass sie unersetzbar sind, dass sie nicht verletzbar sind, dass ich meinen Rap nicht bringe und dass mich jeder scheiße findet. Ich weiß, wie es ist, wenn du der Schlauere bist, keine Scheiße mehr frisst, nicht mehr glaubst, dass es ist. Die Leute labern nur Mist, dass du selber vergisst, wer du selber noch bist, du wirst von jedem gedisst. Upside down side. Upside down sein. Norm sein, borderline. Norm sein, Vorderseil. Es ist wie ein Casino, Mann, es ist alles zu verlieren. Und alles, was du hast, das steht hier am Spiel. Es ist wie ein Spiel, du rappst und suchst das Ziel. Und du wirst alles wieder schaffen, doch es ist zu viel. Ich schreibe Texte wie der Bäcker, die Semmeln macht. Auf meiner Party solltest du dir die Hände waschen vor lauter Panik. Und Nervosität, ich bin jetzt reich, reich, verdiene es mehrmals als geht. Ich bin der Rapper, der Rapper, der Rapper, der Rapper, der Rapper, der Raps. Rap, hast du das gecheckt jetzt? Nenn es wie du bist, ich pushe dich in deinen Plan hinein. Mächtig wie Gott und du wirst in deinem Grab stehen. Das ist die Überholspur wie bei einem Auto, eine Lok, Sweetie Crew. Und du hast mich hier auszukennen. Ich weiß nicht, ob der Mutterficker solche Texte versteht. Scheißegal, es ist am Ende, spricht dein letztes Gebet. Wollte nie Rap, sondern ein Student sein. Wäre gut für die Bildung, Professoren kennen ein. Und dann rede ich mit ihnen über Atomphysik. Doch hab in Wirklichkeit kein Können wie geklonte Beats. Upside down side. Upside down sein. Norm sein, borderline. Norm sein, Vorderseil. Es ist wie ein Casino, Mann, es ist alles zu verlieren. Und alles, was du hast, das steht hier am Spiel. Es ist wie ein Spiel, du rappst und suchst das Ziel. Und du wirst alles wieder schaffen, doch es ist zu viel. Upside down side. Upside down sein. Norm sein, borderline. Norm sein, Vorderseil. Es ist wie ein Casino, Mann, es ist alles zu verlieren. Und alles, was du hast, das steht hier am Spiel. Es ist wie ein Spiel, du rappst und suchst das Ziel. Und du wirst alles wieder schaffen, doch es ist zu viel. Es war immer so, dass ich bin und immer sein werde. Jeden Fehler, den ich machte, war mir eine Lehre. Tja, von nix kommt nix und es ist, wie es ist. Verdammt, ich bleib, wie ich bin, weil ich hab keinen Schiss. Wie im Casino, es ist Geld, das man verliert. Der Sinn des Lebens, wie ist der passiert? Alles, was wir haben, haben wir jetzt verloren. Ein eigenes Leben zu leben, das hab ich mir geschworen.